Freitag, 17.38 Uhr. Waldeck, Bayerischer Wald, Deutschland. Ist ja gut. Weinen Sie nur, mein Kind. Weinen Sie nur. Herein. Guten Abend, Herr Pfarrer. Ah, Spatzek. Gut. Treten Sie näher. Ist Otto... Ja. Der Herr hat ihn vor einer Stunde zu sich genommen. Das tut mir leid. Dann wissen Sie, was zu tun ist. Natürlich. Ich werde sofort bei Sonnenaufgang das Grab ausheben. Hören Sie, es würde Frau Hirmer sehr helfen, wenn Ihr Mann direkt morgen früh beerdigt werden könnte. Sie meinen, ich soll... Würden Sie mir den Gefallen tun? Natürlich, Herr Pfarrer. Ich gehe gleich auf den Friedhof und mache mich an die Arbeit. Danke, Fred. Und jetzt lassen Sie uns bitte noch etwas alleine. Frau Hirmer möchte sich von Ihrem Mann verabschieden. Verstehe. Dann bis morgen. Gott sei mit Ihnen. Na, ist der Pfarrer noch drinnen? Marie, was machst du denn hier? Ich wollte der armen Frau Hirmer nur mein Beileid aussprechen. Mach das lieber morgen. Ich glaube, im Moment kann sie auf Besuch verzichten. Ach, die arme Frau. Ihr Mann war ja noch so jung. Irgendwann trifft sie jeden. Den einen früher, den anderen später. Wie kann man nur so gottlos reden? Und sowas wie du läutet in unserer Gemeinde die Glocken und hebt die Gräber aus. Schämen solltest du dich. Wofür? Dass ich auf dem Friedhof ein Loch schaufeln darf, während alle anderen Feierabend haben? Jetzt halt endlich dein Schandmaul! Der Herrgott hätte lieber dich Säufer zu sich holen sollen. Ach ja? Warum er dich nicht holt, ist mir schon klar. Dabei würde das ganze Dorf wochenlang jubeln. Das sag ich dem Pfarrer. Ja, ja, quatsch du nur. Hast sowieso den ganzen Tag nichts anderes zu tun, alte Spinatwachtel. Mit der tiefen inneren Befriedigung, dem Drachen der gesamten Gemeinde endlich mal die Meinung gesagt zu haben, drehte sich Fred Spatzek um und setzte seinen Weg zur Kirche fort, die nicht mitten im Dorf, sondern etwas davon entfernt auf einer Anhöhe erbaut worden war. Der Mitfünfziger hatte den plattierten Weg zum Hügel schon unzählige Male eingeschlagen. Wie die meisten Dorfbewohner war er in Waldeck geboren und er würde hier auch sterben. Fred liebte die abgeschiedene Idylle der 500-Seelen-Gemeinde und ihre zuverlässige Beständigkeit, die ihm das wohlige Gefühl von Geborgenheit verlieh. Nach 10 Minuten Fußmarsch erreichte er das kleine Pfarrhaus, neben dem ein kunstvoll geschmiedetes Gittertor den Eingang zum Friedhof markierte. Der Totenacker lag direkt neben der Kirche und war ziemlich klein. Kaum mehr als 2 Dutzend Gräber verteilten sich über das Feld, das von einer hohen Steinmauer umgeben wurde. Fred holte sich Schaufel und Öllampe aus einem alten Schuppen und suchte nach dem ältesten Grab. Er würde es öffnen, die Knochen des Verstorbenen herausholen und über eine Rutsche in den Keller der Kirche schaffen müssen. So war es Tradition in Waldeck, schon seit Hunderten von Jahren. Das Grab befand sich nahe der Friedhofsmauer. Spatzek hatte Glück. Nur ein einfaches Steinkreuz zierte die Ruhestätte. Kein riesiges Mal, das sich nur schwer bewegen ließ. Also gut, dann mal los. Fred arbeitete schnell und geschickt. Wenn er zeitig fertig wurde, könnte er noch ein Glas in der Dorfschenke zu sich nehmen. Der Gedanke spornte ihn an. Schon nach 1 Stunde traf er mit seiner Schaufel auf Widerstand. Er grub nun vorsichtiger, befreite das Skelett von dem völlig verfaulten Holz des Sarges mit bemerkenswerter Akribie. Er hatte die Gebeine noch nicht einmal zur Hälfte freigelegt, als er plötzlich stutzte. Also, das ist doch... Das darf doch nicht wahr sein. Behutsam schob er die letzten Reste Erde und Morsch zur Seite und taumelte zurück. Der Tote hatte die Beine angewinkelt und die knochigen Hände zu Fäusten geballt. Fred Spatzek schlug hastig ein Kreuzzeichen, denn er wusste, was dies zu bedeuten hatte. Der Tote musste bei seiner Beerdigung noch gelebt haben. Herrgott, Maria und Jesus, die haben meinen Lebenden begraben. Oh, verdammt, bloß weg, schnell weg. Der Mann arbeitete nun doppelt so schnell. Geschichten von Scheintoten gingen ihm durch den Kopf und dabei lief ihm eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken. Eilig entfaltete er eine Plastiktüte und verstaute dort die Knochen. Dann kletterte er aus der Grube und hastete zur Kirchenmauer, in die eine halbrunde Holztür eingelassen war. Dahinter befand sich die Rutsche, die direkt ins Gebeinhaus führte. Spatzek legte den Sack auf den Boden und holte einen Schlüsselbund aus der Tasche. Na komm schon, weg mit den Knochen und dann ab in die Schenke. Mensch, hab ich Angst. Na, endlich. So, und jetzt? Ein Knochen nach dem anderen verschwand in der Dunkelheit des Kellers. Zuletzt hielt Fred den Schädel in der Hand. Bevor er den grinsenden Totenkopf in das tiefschwarze Loch warf, blickte er noch einmal in die leeren Augenhöhlen, als suche er nach einem Anzeichen für die Qualen, die der Tote kurz vor seinem Ende hatte durchmachen müssen. Oh Mann, was für ein armer Teufel du doch gewesen sein musst. Mein Gott, bin ich erschrocken. Und ich dachte schon, der Schädel hätte sich bewegt. Wo ist das Ding jetzt hingerollt? Ah, hier. So, und jetzt rein da mit dir. Geschafft. Jetzt kann ich mal wirklich was zu trinken gebrauchen. Fred Spatzek glaubte, das Blut gefriere in seinen Adern. Was er gehört hatte, konnte unmöglich wahr sein. Und doch war das Klopfen eindeutig aus dem Inneren des Schachtes gekommen, als wäre das Skelett die Rutsche wieder hinaufgeklettert, um seine blanke Knochenfaust gegen das massive Holz zu schlagen. Und entgegen jeder Logik rannte Fred nicht davon. Mit zitternden Händen steckte er erneut den kleinen Schlüssel in das Schloss, drehte ihn um und zog langsam die Tür auf. Nein! Nein! Das ist... Der Totengräber warf sich herum und rannte wie noch nie in seinem Leben. Er wusste, dass er etwas gesehen hatte, das nicht für seine Augen bestimmt gewesen war und dass er für seine Neugierde noch bestraft werden würde. Dabei ahnte er nicht einmal, welche Schrecken noch auf diese Nacht folgen sollten. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Freitag, 19.44 Uhr, Gasthaus zur Eiche, Waldeck. Ah, der Herr Mallmann. Hallo, Herr Meier. Na, so alleine heute Abend? Nicht mehr lange. Ein Silvaner, bitte. Silvaner, kommt sofort. Wollen Sie nicht ablegen? Nein, wir möchten gleich noch eine Runde spazieren gehen. Oh, haben Sie vorhin nicht den Donner gehört? Doch, aber es scheint trocken zu bleiben. Also gut, hier, bitte. Zum Wohl. Danke. Wo wollen Sie denn mit dem Fräulein Becker hin? Mal sehen. Ich habe heute zufällig etwas von diesem Felsen gehört, der nachts glänzen soll. Sie wollen zum Felsen? Nun, ja, warum? Davon würde ich Ihnen abraten. Da sind Sie nicht der Erste. Dann sollten Sie die Warnungen ernst nehmen. Die Gegend um den Felsen ist verdorrt, schon seit Ewigkeiten. Also, wir hatten eigentlich nicht vor, dort etwas zu pflanzen. Herr Mallmann, der Stein ist verflucht. Man sagt, er sei nicht von dieser Welt. Aber Herr Meier, so kenne ich Sie ja gar nicht. Haben Sie eine Ahnung? Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, gehen Sie überall hin, nur nicht in den Wald zu dem Felsen. Was ist denn so Schlimmes dabei? Hey, Will! Karin, komm, möchtest du etwas trinken? Na, später vielleicht. Draußen ist so eine klare Luft. Okay, dann lass uns gehen. Herr Meier, setzen Sie es bitte auf die Rechnung, ja? Natürlich. Und denken Sie an meine Worte. Das werde ich. So. Sag mal, Will, was hat der Wirt denn da gerade gemeint? Ach, er glaubt, es sei gefährlich, zu dem Felsen zu gehen. Hm, denken Sie an meine Worte. Gehen Sie nicht auf das Schloss des Grafen. Genau. Er ist nämlich immer auf der Suche nach frischem Kölsch. Kölsch? Ja, du bist doch aus Köln, oder? Ja, aber deshalb bin ich doch noch lange kein Kölscher Jeck. Hey Mann, können Sie nicht aufpassen? Es war da! Es war wirklich da! Es war da! Und ich bin auch da. Ist aber kein Grund, die Leute anzurempeln, oder? Der hatte wahrscheinlich zu viel getrunken, Will. Naja, obwohl, wie ein Betrunkener sah er nicht aus. Vielleicht sollte ich noch mal zurück und... Herr Kommissar, Sie haben Urlaub. Du hast recht. Entschuldige. Die Neugier... ist eine Berufskrankheit, schon klar. Komm, lass uns weitergehen. Sonst ist es dunkel, bevor wir den Felsen erreicht haben. Ja, so gefällst du mir. Karin Becker hakte sich bei Will ein und gemeinsam liefen sie den schmalen Waldweg entlang. Die beiden hatten sich erst vor wenigen Tagen hier in Waldeck kennengelernt und auf Anhieb sehr gut verstanden. Schon am ersten Abend hatten sie gemeinsam an einem Tisch gesessen, eine Flasche Wein geleert und über Gott und die Welt und sich selbst geredet. Karin war Lehrerin an einem Kölner Gymnasium, stressgeplagt und aus dem gleichen Grund hier wie Will. Zum Ausspannen. Obwohl beide ungebunden waren und sich ihre Zuneigung offen zeigten, waren sie über einen freundschaftlichen Kuss auf die Wange noch nicht hinaus. Sie ließen sich Zeit und genossen jede Minute, die sie einander näher brachte. Im Wald war es inzwischen dunkler geworden und Will fragte sich langsam, ob sie überhaupt den richtigen Weg gegangen waren. Wieder erreichten sie eine Kurve und dann endlich sahen sie ihn. Den Felsen. Er reckte sich in den Himmel wie ein gigantischer, mahnender Finger und im Umkreis von mindestens 5 Metern wuchs nicht ein einziger Grashalm. Es schien, als wäre die Natur vor dem Gestein zurückgeschreckt. Will Mallmann runzelte die Stirn. Jetzt verstehe ich, warum sich um den Felsen so viele Gerüchte gesammelt haben. Er sieht wirklich beängstigend aus, nicht? Allerdings. Sollen wir wieder umdrehen? Gleich. Ich möchte mir den Felsen nur mal kurz genauer ansehen. Ich warte hier. Beeil dich. Natürlich. Will blieb einen halben Schritt vor dem Felsen stehen und berührte die Oberfläche mit seinen Fingerspitzen. Das Gestein war weder kalt noch starr. Im Gegenteil, es vibrierte, als würde sich im Inneren etwas bewegen. Mallmann beugte sich weiter vor, legte sein Ohr gegen den Stein. Was ist? Der Stein. Er singt. Was? Ja, er... Warte, ich versuch's nochmal. Er singt. Das ist unglaublich. Komm mal her. So langsam bekomme ich eine Gänsehaut, Will. Brauchst du nicht. Leg mal dein Ohr an den Felsen. Okay. Das ist ja richtig unheimlich. Findest du? Ja. Bitte, Will, es wird immer dunkler und der Felsen hier macht mir Angst. Natürlich, komm. Trinken wir noch was in der Bar. Gerne. Was ist? Warum blickst du immer zurück? Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, der Felsen verfolgt uns. Ganz ruhig, Karin. In 10 Minuten sind wir raus aus dem Wald und dann... Was ist... Ich habe etwas gesehen, Will. Was denn? Eine Gestalt. Sie ist aus dem Busch da gestürzt und hat sich... Karin, was hat sie... Ich weiß nicht. Ich habe vielleicht nur... Komm raus mit der Sprache. Was hast du gesehen? Es war ein Skelett, Will. Ein Skelett. Und es ist hinter dem Stein verschwunden. Ist das dein Ernst? Bitte, Will. Ich weiß, was ich gesehen habe. Da war ein Skelett. Vielleicht ein Mann in einem Kostüm. Nein, es ist zwar schon dunkel, aber ich habe es ganz deutlich gesehen. Ich erzähle dir keinen Blödsinn, Will. Ist ja gut. Ich frage mich nur, warum ich es nicht gesehen habe. Es ist sofort hinter den Felsen gesprungen. Warte hier, ich werde mal... Nein, Will, nicht. Ich will jetzt weg von hier. Bitte. Also gut, Karin, gehen wir. Ich werde mir den Stein morgen früh noch mal ansehen. Auf dem Rückweg sprach Karin kein Wort. Will spürte, dass sie Angst hatte und nur noch aus dem Wald wollte. Als sie nach einigen Minuten schließlich wieder die Hauptstraße erreicht hatten und hinunter zum Gasthaus schauten, sahen sie, dass etwas nicht stimmte. Vor der Tür hatten sich einige Menschen versammelt und es wurde heftig und lautstark diskutiert. Will Malmann schüttelte verwundert den Kopf. Was ist da los? Keine Ahnung, aber bald werden wir es wissen. Sieh mal, der Wirt kommt uns entgegen. Frau Becker, Herr Malmann, dem Himmel sei Dank. Was ist denn passiert? Ich habe mir solche Sorgen um Sie gemacht. Das Böse geht um. Wovon reden Sie? Kommen Sie, schnell. Im Gasthaus sind wir sicher. Sicher? Wovor? So kommen Sie doch. Mein Gott, kommen Sie! Was machen die Leute hier? Einige von Ihnen wollen zum Friedhof. Andere sind dagegen. Zum Friedhof? Hier, Herr Kommissar. Unser Küster erzählt Ihnen alles. Hey, das ist doch der Kerl, der uns angerempelt hat. Ja, und der sieht ziemlich fertig aus. Ihr könnt mir glauben, es war wirklich da. Gut, Fred. Erzähl dem Kommissar, was du gesehen hast. Gib mir erstmal noch einen Klaren. Hier. Und Sie sind wirklich Kommissar? Ja, wirklich. Also gut. Ich habe die Knochen in den Keller geworfen, so wie immer. Sie müssen wissen, das ist bei uns so ein Brauch, Herr Kommissar. Wenn jemand stirbt, wird das älteste Grab geöffnet und die Überreste in den Keller der Kirche geschafft, um Platz zu machen. Ah, verstehe. Aber die Knochen waren nicht tot. Wie bitte? Ich hatte die Gebeine in den Schacht geworfen, doch sie kamen zurück. Verstehen Sie? Ich habe einen Toten zum Leben erweckt. Mann, was reden Sie da? Es ist die Wahrheit. Das Skelett hat mich angeguckt. Es lebte, ja, das Skelett lebte und es schaute mich an. Es schaute mich an. Es ist nicht mehr weit, Herr Kommissar. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Hören Sie. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sie nicht mitkommen müssen. Aber sollen wir denn nicht besser warten, bis es hell wird? Nein. Wenn da wirklich etwas im Keller der Kirche haust, müssen wir sofort handeln. Das hört sich ja geradezu so an, als wenn Sie Erfahrung mit solchen Dingen hätten. Da vorne ist es schon. Hinter dem Tor liegt der Friedhof. Ich möchte mir die Rutsche zunächst von außen ansehen. Dann hier entlang, bitte. Besonders groß ist der Friedhof ja nicht. Nein, ihn zu vergrößern hieße, die alte Steinmauer einzureißen. Und dagegen haben die Bewohner etwas. Kann ich mir vorstellen. Hier ist der Schacht. Er führt direkt durch die Kirchenmauer. Der Fred hat ihn offen gelassen. Warten Sie bitte einen Moment. Ich möchte einen Blick mit meiner Taschenlampe hineinwerfen. Seien Sie vorsichtig. Hallo? Ist da jemand? Und? Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Gibt es noch einen anderen Weg in das Gebeinhaus? Aber gewiss. Er wird nur nicht allzu oft benutzt. Kommen Sie. Der Pfarrer führte Will Malmann und den Wirt zu einer kleinen Seitenpforte der Kirche und schloss sie auf. Über eine steinerne Wendeltreppe erreichten die drei das Kellergewölbe. Es war nicht leer. Will sah einige Gebetbänke, ausrangierte Beichtstühle und Kartons mit zahlreichen weißen Kerzen. Entschuldigen Sie die Unordnung. Normalerweise kommt hier unten kaum jemand hin. Kein Problem. Hinter diesem Durchlass ist es. Die kleine Gruppe betrat den Raum. Die Knochen lagen überall am Boden und türmten sich direkt unter der Rutsche zu einem regelrechten Knochenhaufen. Ein Schädel war bis dicht vor den Eingang gerollt und der Wirt stieß ihn versehentlich mit der Fußspitze an. Oh, Verzeihung. Das war nicht meine Absicht. Wie alt sind diese Knochen? Die Kirche wurde im frühen Mittelalter gebaut. Ich glaube, die Rutsche wurde schon damals benutzt. Tja, also, ich glaube, außer den Knochen ist hier nichts. Ehrlich gesagt, habe ich mir das schon gedacht. Ach ja? Ich bin der Letzte, der die Existenz des Übernatürlichen anzweifelt. Aber was der alte Fred da gesehen haben will, klingt in meinen Ohren eher nach einem schlechten Scherz. Sie meinen, Fred hat sich alles nur ausgedacht? Nein, ich glaube, da hat jemand versucht. Allmächtiger, was war das? Sehen Sie mal, mein Atem. Ja, es ist plötzlich viel kälter geworden. Das kam aus dem Knochenhaufen. Warten Sie einen Moment. Wer bist du? Sag mir, wer du bist! hier raus. Psst, seien Sie ruhig. Sag mir deinen Namen. Melde dich. Herrgott, Maria und Josef. Herrgott, Maria und Josef. Was willst du hier? Was willst du hier? Es ist fort. Haben Sie verstanden, was die Stimme gesagt hat? Ja. Krogmann. Krogmann? Was ist das? Herr Pfarrer! Entschuldigen Sie, es ist nur... Was? Wenn da eben wirklich der Geist von Krogmann gesprochen hat, dann steht uns allen noch Schlimmes bevor. Samstag, 8.13 Uhr, auf dem Anwesen der Connollys. Oh, mein Gott. Mein Gott. Mach doch mal den Krach aus, Bill. Das ist das Telefon. Dann geh doch endlich ran. Ich kann nicht. Ich glaube, wenn ich aufstehe, muss ich mich übergeben. Ach, verdammt. Hab ich einen Kater. Ja, bei den Connollys? John, bist du das? Ja, naja, was von mir übrig ist. Hab ich dich geweckt? Kann man so sagen. Kannst du nicht ein bisschen leiser reden, John? Du hörst dich an, als hättest du die ganze Nacht durchgezecht. Bill ist gestern Vater geworden. Hey, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ah, Mann, John. Was ist es denn? Ein Baby. Junge oder Mädchen? Ein Junge. Willst du mit Bill sprechen? Nein, nein. Ich rufe deinetwegen an. Hier? Ja, zu Hause warst du nicht und da habe ich es eben bei Bill versucht. Und dann brennt's wohl wieder. Und wie? Ach du Scheiße. Was? Ich meine, ach du, soll ich kommen? Ja, bitte. Nach Wiesbaden? Nein, ich bin hier im Bayerischen Wald. Im Bayerischen Wald? Was? Ich erkläre dir alles, wenn du da bist. Kommst du nach Regensburg? Regensburg? Ja, in Ordnung. Ich rufe dich an, sobald ich die Uhrzeit weiß. Bringst du Suko mit? Nein, der hat mit Schau genug zu tun. Die beiden haben einiges hinter sich. Was war denn los? Später, Will. Ich schätze, am frühen Nachmittag bin ich bei dir. Fantastisch. Danke, John. Dafür nicht. Bill? Bill? Lass mich schlafen. Und schlafen ist ab jetzt Schluss. Du hast einen Sohn. Ja, ja. Verdammt, John! Du hast recht! Ich bin Vater! Au. Du hast es also tatsächlich begriffen. Fährst du mich ins Krankenhaus? Das Taxi fährt dich. Ich rühre heute kein Steuer an. Und du auch nicht. Natürlich nicht. Aber du kommst doch mit. Nein, ihr bleibt besser unter euch. Außerdem habe ich mal wieder einen Job zu erledigen. Samstag, 16.05 Uhr, Autobahn A3 Richtung Passau. Und was ist dann mit Belphegor passiert? Er wurde nie gefunden. Wahrscheinlich ist er im Mikrokosmos verschollen. Mann, was du mir da erzählst. Ja, der letzte Fall war wirklich hart an der Grenze. Warum hat der schwarze Tod Belphegor eigentlich nicht geholfen? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann mir aber denken, dass Myxin ihn zum richtigen Zeitpunkt abgelenkt hat. Dieser Myxin scheint sowas wie unser natürlicher Verbündeter zu werden. So scheint es, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er ein gefährlicher Dämon ist. Und mindestens ebenso mächtig wie der schwarze Tod. Apropos Dämon, warum bin ich eigentlich hier? Sagt dir der Name Albertus Krogmann was? Krogmann, ja. Eine Gestalt aus dem Mittelalter, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar aus dem Tiefsten. Krogmann war ein Magister der Inquisition. Während des Dreißigjährigen Krieges hat er in dieser Gegend schrecklich gewütet. Ja, ich habe davon gelesen. Der Kerl hat völlig willkürlich ganze Dörfer ausgerottet, nicht wahr? Männer, Frauen, sogar Kinder. Man sagt, die Schweden hätten ihn schließlich geköpft und seine Leiche verbrannt. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Nein. In einem kleinen Dorf namens Waldeck, das hier ganz in der Nähe liegt, erzählt man sich unter vorgehaltener Hand ein ganz anderes Ende des Inquisitors. Dort geht die Sage, dass Krogmann von den Schweden tagelang gefoltert wurde, bis er endlich seine Gräueltaten gestand. Dann brachen sie ihm mehrmals Arme und Beine und warfen ihn durch eine Kohlenrutsche in den Keller der Kirche, wo er elendig verhungerte. Oh. Krogmanns Seele sollte nie Erlösung finden. Aus diesem Grund hat man den Keller in ein geweihtes Beinhaus umfunktioniert. Und jetzt lass mich raten, es dringen Stimmen aus dem Keller. Wenn's nur das wäre. Ich hoffe, du bist gut angeschnallt. Mein alter Freund und Kollege Will Malmann erzählte mir in allen Einzelheiten die Geschehnisse der letzten Nacht. Von dem Felsen, dem unheimlichen Stöhnen im Beinhaus und dem Skelett. Das alles ergab kein schlüssiges Bild, zumindest noch nicht. Aber ich ahnte, dass sich dies schon bald ändern würde. Wir erreichten Waldeck gegen 17 Uhr. Ich hatte einen verschlafenen Ort erwartet. Doch schon bei der Einfahrt fielen mir die kreuz- und querparkenden Pressewagen auf. Mein Verdacht bestätigte sich wenige Minuten später. Vor dem Gasthaus mit dem einzigen Hotel der Gemeinde schrieben, sprachen und interviewten Reporter für Boulevardmagazine aller Medien. Das hat uns gerade noch gefehlt. Da vorne ist ein Parkplatz. Halleluja! Diese Pressefritzen stürzen sich inzwischen wirklich auf alles. Komm, lass uns aussteigen. Ja. Hier lang, John. Wir nehmen die Hintertür. Soll mir recht sein. Ah, der Herr Malmann. Will! Karin! Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Das hier ist mein Freund, der berühmte John Sinclair. Nun mach mal halblang, ja? Darf ich vorstellen, Karin Becker. Will hat mir schon viel von Ihnen erzählt, Mr. Sinclair. Nennen Sie mich John. Gerne, und ich heiße Karin. Freut mich sehr. Okay, du alter Charmeur. Was hast du jetzt vor? Zuerst möchte ich mir das Beinhaus ansehen. Hab ich mir gedacht, ich werde den Pfarrer anrufen, dass wir kommen. Gut, sagen wir in einer halben Stunde? Ja, fein. Hier, du hast Zimmer 12 auf der ersten Etage. Ich wohne nur zwei Türen weiter. Also dann, bis gleich. Bis gleich. Ich betrat mein Zimmer und wunderte mich, wie gemütlich es eingerichtet war. Die Möbel waren aus massivem, dunklen Holz und das Bett mit den hohen Kissen sah ausgesprochen einladend aus. Ich legte meinen Koffer darauf, öffnete den Deckel und überlegte, welche meiner Waffen ich wohl mit in das Beinhaus nehmen sollte. Das Unheil schlug von einer Sekunde zur anderen mit ungeheurer Macht zu. Ich wurde quer durch das Zimmer geschleudert, wie bei einer Straßenbahnvollbremsung. Für einen kurzen Moment sah ich Sterne, fing mich aber wieder und hielt mich am Bettpfosten fest. Der nächste Stoß war noch brutaler, hob die Tür aus den Angeln und fegte das Fenster aus der Fassung. Und in Erwartung einer weiteren Erschütterung klammerte ich mich noch fester an das Gestell. Ich atmete auf. Der Stoß war viel milder, als ich vermutet hatte. Und wenn ich in Kalifornien gewesen wäre, hätte ich sofort an ein Erdbeben gedacht. Aber hier, im bayerischen Wald? Ich kam auf die Beine, schaute durch den lose im Holz hängenden Fensterrahmen und erstarrte. Eine gewaltige, rot leuchtende Wolke hatte das Firmament überzogen und sie näherte sich dem Dorf. Gleichzeitig spürte ich, wie sich unter meinem Hemd etwas erwärmte. Mein Kreuz. Dieses geheimnisvolle Kleinod reagierte auf die Wolke, strömte eine Gegenenergie aus, die mich vor dem Einfluss des Bösen schützte. Der nächste Erdstoß war kaum noch zu spüren. Hastig holte ich meine Beretta und den silbernen Dolch aus dem Koffer und schlich zur Tür. Im Flur lag der reglose Körper eines Mannes. Will Malmann. Will! Will, Mann, Junge, komm zu dir! Verdammt, Will, was ist denn los mit dir? Werd wach! Will lag da wie tot. Seine Augen waren weit aufgerissen, ebenso der Mund. Ich fühlte seinen Puls. Das Herz schlug, wenn auch nur sehr schwach. Ich rannte zur Treppe, warf dabei einen Blick in ein anderes Zimmer, dessen Tür offen stand. Dort lagen zwei Menschen auf dem Boden, ebenfalls besinnungslos. In der Bar das gleiche Bild. Mir kam ein schrecklicher Verdacht. Und als ich hinaus auf die Straße trat und die Bewohner und Reporter durcheinander auf dem Asphalt liegen sah, getaucht in das tiefrote Licht der gespenstischen Wolke, fühlte ich mich wie der letzte Mensch nach der Apokalypse. Ich taumelte durch das mit reglosen Menschenleibern gepflasterte Dorf, bis ich in einiger Entfernung die Spitze des Kirchturms erblickte. Er leuchtete in einem noch intensiveren Rot, als ob die Wolke dort ihre negative Energie fokussierte. Ich umklammerte mein Kreuz und lief weiter. Mein Ziel war die Kirche. Hallo! Jemand zu Hause? Hallo! Wer ist da? Mein Name ist John Sinclair. Bitte machen Sie auf. Sie sind der Freund von Will Malmann. Genau der. Kommen Sie rein, schnell. Danke, Herr Pfarrer. Ich verstehe das alles nicht. Was um alles in der Welt ist nur passiert? Warum sind die Menschen umgefallen? Ich weiß es nicht, aber das hier hat mich gerettet. Ihr Kreuz? Ja. Ich habe unter demselben Schutz gestanden wie Sie hier in der Kirche. Sie werden verstehen, dass ich das alles erstmal ordnen muss. Ich bin zwar ein Mann des Glaubens und weiß, dass das Gute wie das Böse existiert, aber noch nie in meinem Leben hat alles so deutlich vor mir gestanden. Zum Ordnen bleibt uns leider keine Zeit. Ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich. Sie können sich auf mich verlassen. Das ist gut. Ich habe von außen gesehen, dass sich das rote Leuchten hier verdichtet. Sollen wir Hilfe holen? Ich hab's versucht. Weder das Festnetz noch mein Handy funktionieren. Dann müssen wir uns selbst helfen. Sie sagen es. Will hat mir erzählt, dass Sie den Geist von Krogmann im Beinhaus gehört haben. Ja, es war schlimm. Vielleicht ist dort das Zentrum des Bösen. Ich muss dahin. Aber das ist doch bestimmt gefährlich. Komisch, diesen Satz höre ich immer wieder von euch Kirchenleuten. Ich lasse Sie auf keinen Fall alleine gehen. Das sollten Sie, aber Sie haben nicht Der Herr schützt mich. Und außerdem trage ich ebenfalls ein geweihtes Kreuz. Also gut, bitte zeigen Sie mir den Weg. Kommen Sie. Wir müssen hier runter, in den Keller. Sind schon früher Geräusche oder Stimmen aus dem Beinhaus gedrungen? Nein, nie. Es gibt natürlich jede Menge Gespenstergeschichten rund um den Knochenraum und unartigen Kindern droht man, dass der böse Krogmann sie holen würde. Aber das ist auch schon alles. Verstehe. Hier ist es. Bitte, lassen Sie mich vor. Gut, nehmen Sie den Schlüssel. Danke. Seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, ich werde die Tür zunächst nur einen Spalt öffnen. Und? Nichts weiter. Nur das rote Leuchten ist hier intensiver als draußen. Sehen Sie selbst. Tatsächlich. Hat sich vielleicht sonst noch etwas verändert? Nein, alles so wie gehabt. Okay, wir gehen rein. Mr. Sinclair, mein Kreuz. Es wird wärmer. Ja, meins auch. Das Böse ist hier, ich kann es fühlen. Ihr Verfluchten! Ihr Wahnsinnigen! Der Herr, steh uns bei! Wie könnt ihr es wagen, diese Stätte mit eurer Anwesenheit zu beschmutzen? Lassen Sie uns lieber wieder gehen. Nein, warten Sie. Wer bist du, dass du dem Sohn des Lichts drohst? Du weißt, wer ich bin, Sinclair. Oh, dann kennen wir uns. Noch nicht. Aber du wirst mich bald kennenlernen. Die Zeit meiner Rückkehr ist gekommen und die Rache wird mein sein. Die Menschen dieses Ortes werden in die Dimension der Verdammnis eintauchen und dort in unsere große, wunderbare Familie aufgenommen. Das klingt ja nach einer wahren Massenhochzeit. Dein respektloses Gerede wirst du noch bereuen, Geisterjäger. Ist er weg? Nein, mein Kreuz reagiert immer noch. Aber was? Der Knochenhaufen, der bis jetzt völlig ruhig dagelegen hatte, entwickelte plötzlich ein bizarres Eigenleben. Die Gebeine schoben sich hin und her und drehten sich um ihre eigene Achse. Das kalte Grauen hielt mich gepackt, als ich sah, wie die einzelnen blanken Knochen wie von Geisterhand bewegt einander fanden und lebende Gerippe bildeten. Während in dem Knochenhaufen Schädel, Arm, Hand- und Fußknochen in einem grotesken Tanz zusammenwuchsen, kletterten die ersten fertigen Skelette die Rutsche hinauf. Hastig löste ich die silberne Kette von meinem Hals, drehte sie um mein Handgelenk und stach mit dem geweihten Kreuz direkt in den Knochenberg. Ich spürte, wie die Knochen regelrecht dahinschmolzen, zog meine Hand wieder zurück und sah, dass das Kreuz einen Krater in den Haufen gebrannt hatte, aus dem dunkle Rauchwolken stiegen. Gleichzeitig erstarrten die fertigen Skelette, drehten sich um und griffen an. Zurück, Vater, zurück! Vorsichtig, Claire! Was? Oh. Ich hatte den Schlag, der mich mit voller Wucht an der linken Schläfe traf, nicht einmal kommen sehen. Ich ging zu Boden, sah, wie durch einen schweren Dunstschleier, dass der Pfarrer sich vor mich warf und schützend sein Kreuz hochhielt. Verschwindet! Verschwindet! Das Letzte, was ich sah, waren die Skelette, die wie eine Mauer aus Knochen auf uns zudrängten. Dann versank alles um mich herum in einem tiefschwarzen Loch. Na, geht's wieder? Wo bin ich? Im Pfarrhaus. Sie haben ganz schön was abbekommen. Was ist mit... Ruhig. Ganz ruhig. Sie können noch nicht aufstehen. Doch, ich muss. Das weiß ich, aber nicht in diesem Zustand. Hier. Nehmen Sie zwei davon. Was ist das? Nehmen Sie. Wir werden Sie wieder auf die Beine bringen. Zeigen Sie mir mal die Schachtel. Hier, bitte. Nur bei Kriegsmobilmachung verabreichen, Mann. Wo haben Sie denn das her? Ich lasse mich von Zeit zu Zeit in Krisengebieten als Seelsorger einsetzen. In Wirklichkeit spiele ich aber den Sanitäter. Ich denke, der Herr ist mit mir zufriedener, wenn ich selbst Hand anlege und nicht nur predige. Das habe ich vorhin bemerkt. Offensichtlich habe ich Sie gehörig unterschätzt. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich danke Ihnen, Vater. Das brauchen Sie nicht. Was ist mit den Skeletten? Sie haben irgendwann eingesehen, dass sie nicht an uns rankamen und sind die Rutsche wieder hinaufgeklettert. Wie viele? Alle. Ich schätze, es waren um die 100. Verdammt, wie lange war ich weg? Nicht allzu lange, vielleicht 20 Minuten. Das ist schon zu lang. Haben Sie eine Ahnung, wo die Gerippe hingegangen sein könnten? Eine Ahnung, ja. Es gibt hier in der Nähe einen Felsen, dem nachgesagt wird, er sei verflucht. Will Malmann hat mir davon erzählt. Trotzdem will ich zuerst im Dorf nachsehen. Der Weg zum Felsen führt direkt an Waldeck vorbei. Ja, das erscheint mir vernünftig. Wirken die Tabletten schon? Ein wenig. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Als wenn mein Schädel nicht vorher schon groß genug gewesen wäre. Geht's? Ja. Gut, dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Sie kommen mit? Glauben Sie, ich lasse Sie jetzt noch allein? Sie haben recht. Aber zu Ihrer eigenen Sicherheit, hier. Sie ist mit geweihten Silberkugeln geladen. Können Sie mit Waffen umgehen? Ja, schon. Aber was ist mit Ihnen? Ich habe immer eine Ersatzberetta bei mir. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so ein Ding wirklich gebrauchen würde. Kommen Sie, gehen wir ins Dorf. Der Tag neigte sich langsam seinem Ende zu. Das Grau der Dämmerung vermischte sich mit dem Rot der Todeswolke zu einem unwirklichen, düsteren Glühen. Die beiden Männer liefen die Anhöhe hinab Richtung Dorf und erreichten bald den Marktplatz. Er bot ein Bild des Schreckens. Wo man auch hinsah, lagen die Menschen in ihrem totenähnlichen Schlaf. Dem Pfarrer setzte der Anblick merklich zu. Ich kann es einfach nicht fassen. Von den Skeletten fehlt jede Spur. Dann sind sie bestimmt beim Felsen. Ja, vielleicht sollten wir... Moment mal. Was ist? Ich höre etwas. Ja, ich auch. Schnell, hinter das Gebüsch. Kann ich schon was erkennen? Nein, ich... Doch, da vorne, die kleine Gasse. Herr im Himmel. Zwei Skelette lösten sich aus dem Schatten der Hauswand und liefen auf den Brunnen zu. Und sie waren nicht allein. Über ihren Schultern trugen die unheimlichen Knochengerüste je einen schlafenden Menschen. Bitte sagen Sie mir, dass ich träume. Sehen Sie, da hinten. Noch mehr Skelette. Es werden immer mehr. Drehen Sie mich jetzt bloß nicht durch, Mann. Nun bleiben Sie mal ruhig in meiner Lage. Manche von den Menschen dort vertrauen mir mehr als ihre eigenen Familie. Ich verstehe Sie ja. Aber gegen diese Übermacht haben wir keine Chance. Ich fühle mich nur so hilflos. Warten Sie es ab, unsere Zeit kommt noch. Sehen Sie, die Gerippe formieren sich um den Brunnen. Was Sie wohl vorhaben? Das werden wir bald... Oh nein. Das Kind ist noch bei Bewusstsein. Ich kenne sie. Es ist die kleine Marion. Verdammt. Was sollen wir tun? Ich meine... Wir können sie doch nicht so ohne weiteres diesen Bestien überlassen. Bestimmt nicht. Ich werde das Mädchen befreien. Noch ist das Gerippe weit genug von den anderen entfernt. Ich komme mit Ihnen. Auf keinen Fall. Sie müssen hier die Stellung halten und mit der Kleinen in die Kirche fliehen. Nur so hat sie eine Chance. In Ordnung. Gott sei mit Ihnen. Ich schlich geduckt davon, kletterte vorsichtig über einige Vorgärten und kauerte mich hinter einen kleinen Holzwagen, der direkt an dem Marktplatz stand. Das Skelett mit dem Mädchen schritt genau in meine Richtung. Perfekt. Ich ließ den Knöchernen nahe genug an den Wagen herankommen. Dann holte ich noch einmal tief Luft, spurtete los und warf mich dem Gerippe entgegen. Hey, Kleine, renn weg! Dort, zu dem Pfarrer! Vorsicht, hinter Ihnen! Jetzt lauf schon, lauf! Der Plan funktionierte. Während ich die Aufmerksamkeit der Skelette auf mich zog, verschwand das Mädchen mit dem Pfarrer in einer kleinen Seitenstraße. Die Skelette schnitten mir den Weg ab. Ich musste zur anderen Seite des Marktplatzes. Dem Zickzack hetzte ich auf die Häuserzeile zu, tauchte unter einigen Knochenhänden hindurch und warf mich mit aller Macht gegen die erste Haustür, die ich erreichte. Ich krachte in das Innere des Hauses mit viel zu viel Schwung und machte sofort die unfreiwillige Bekanntschaft mit einem Kleiderständer. Verdammt! Was habt ihr euch so gedacht, was? Sofort raffte ich mich wieder auf, wollte durch das Wohnzimmer in den Garten jagen, als von draußen plötzlich eine donnernde Stimme an meine Ohren drang. Sinclair! Was? Gib auf, oder deine Freunde sind des Todes! Sie haben es nicht geschafft, schoss es mir durch den Kopf. Sie haben den Pfarrer und die Kleine in ihrer Gewalt. Meine Gedanken überschlugen sich. Sollte ich flüchten, angreifen, würden sie den beiden etwas antun? Nein, das Risiko war zu groß. Keuchend drehte ich mich um, verließ mit erhobenen Händen das Haus und bekam den Schock meines Lebens. Auf dem Marktplatz hatte sich eine furchteinflößende Gestalt aufgebaut. Krogmann, der Magister der Inquisition. Er war über 2 Meter groß, hatte breite Schultern. Sein Gesicht, das völlig erhalten war, strahlte ein fahles, grünliches Leuchten aus, das an eine Wasserleiche erinnerte. Er trug einen langen, schwarzen Mantel und seine Füße steckten in Schaftstiefeln aus weichem Leder. Links und rechts von ihm standen 2 Skelette. Sie trugen Gefangene, Menschen, die ich kannte, Will Mallmann und Karin Becker. Na, Sinclair, da staunst du, was? Das sind nicht meine Freunde, ich kenne die beiden nicht. Tatsächlich? Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich diese Menschen töte. Nein, warte! Ich wusste es doch. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Also gut, Krogmann, was willst du? Deinen Kopf. Nur den Kopf? Lass deine Waffen fallen. Los! Den Dolch! Welchen Dolch? Mach schon! Und jetzt das Kreuz! Niemals! Dann stirbt die Frau zuerst. Okay, okay, ich werde es wegwerfen, aber nur, wenn du mir garantierst, dass ich nicht das Bewusstsein verlieren werde. Das wirst du nicht, schon allein deshalb, weil ich in deine Augen sehen will, wenn du stirbst. Also gut. Auf diese Gelegenheit habe ich lange gewartet. Der große Geisterjäger völlig waffenlos. Asmodis wird meine Rückkehr feiern. Ist ja lächerlich. Was sagst du da? Wenn du wirklich so mächtig wärst, hättest du mich in London geköpft. Das ging nicht. Warum? Haben sie dich am Zoll abgewiesen? Nein. Aber du wirst es bald erfahren. Und jetzt vorwärts! Wohin? Zu dem Felsen. Die Skelette mit ihrer schrecklichen Fracht kreisten mich ein und zeigten mir den Weg. Das rote Leuchten verfolgte uns bis in den Wald, wo es durch die Äste schimmerte und geisterhafte Schatten auf uns warf. Krogmann, der unheimliche Hexenjäger aus der Vergangenheit, hatte mich in seiner Gewalt. Und seine Worte ließen keinen Zweifel daran, dass er mich dem Höllenfürsten opfern würde. Schon von Weitem hörte ich ein geheimnisvolles Summen. Wenige Minuten später erreichten wir eine Lichtung. Und da sah ich ihn. Der Felsen stand inmitten von verdorrter Erde, als bilde er das Zentrum einer abgebrannten Feuerstelle. Er glühte, sah aus wie ein lodernder Stein. Und in seinem Innern erkannte ich Bewegungen, sah die Umrisse von Körpern und Gestalten. Zwei Gerippe packten mich und drückten mich zu Boden. Ein böses Lächeln umspielte die Lippen Krogmanns, der mit einem ekstatischen Glanz in den Augen auf den Felsen zuschritt. Das ist es. Das Tor zu einem anderen Universum. Die Quelle meiner Macht. Die Knochensaat, die ich vor Jahrhunderten gelegt hatte, ist endlich aufgegangen. Was soll das Ganze? Warum erst jetzt? Weil ich erst jetzt genügend Seelen beisammen habe, um mich freizukaufen. Freizukaufen? Ja. Die Schweden haben mich einst gefoltert und getötet. Aber die Beherrscher des Steins hielten meinen Geist am Leben. Während ich alles auf meine Rückkehr vorbereitete, legten die Dörfler im Laufe der Jahrhunderte unermüdlich die leiblichen Überreste ihrer Toten in meinen Schoß. Und mit ihnen die Seelen der Verstorbenen. Ich schätze, das war wohl ein Fehler. Ein gewaltiger sogar. Schon seit einigen Jahren wartete ich nur auf den richtigen Zeitpunkt. Deine Ankunft war für mich nichts weiter als ein Startzeichen. Wer sind diese Wesen in dem Stein? Sie sind die Bewacher eines ganzen Dämonenuniversums. Ihre Neugier ist immens. Schon zu meinen Lebzeiten versorgte ich sie mit frischen Studienobjekten. Du meinst Menschen? Meine Diener werden die Dorfbewohner jetzt durch das Tor bringen und sich selbst und mich auslösen. Warte noch, ich... Los! Setzt euch in Bewegung! Die Freunde des Geisterjägers zuerst! Nein! Haltet ihn gut fest. Ich will, dass er sieht, wie seine Freunde für immer in der Schreckensdimension verschwinden. Lasst mich los, ihr Schweinending! Die Skelette hielten mich eisern fest. Ohnmächtige Wut stieg in mir auf, als die Gerippe mit den leblosen Körpern von Will und Karin auf den Felsen zuschritten. Nein! Nein! Der erste Schritt ist getan. Deine Freunde sind jetzt in den Händen des absolut Bösen, verschollenem ewigen Chaos. Dafür wirst du büßen, Krogmann. Das glaube ich kaum. Haltet seinen Kopf hoch, damit ich seinen Hals durchschneiden kann. Aus. Das ist das Ende, schoss es mir durch den Kopf. In Gedanken verabschiedete ich mich von meinen Freunden. Ich dachte an Jane, an Zuko und Bill, während mir der kalte, widerwärtig stinkende Atem des Dämons ins Gesicht schlug. Und dann fühlte ich das Metall der Klinge dicht unter meinem Adamsapfel. Und jetzt stirb, Sinclair! Als hätte ihn ein unsichtbares Seil brutal zurückgerissen, wirbelte der Dämon herum. Wutentbrannt hielt er sich die Schulter und blickte in den Wald hinter mir. Ein weiterer Schuss traf den Unheimlichen, der nun das Gleichgewicht verlor und rückwärts zu Boden fiel. Wieder peitschten Schüsse, doch diesmal trafen sie nicht Krogmann, sondern die beiden Skelette, die mich gepackt hielten. Überrascht drehte ich mich um und schaute in das Gesicht des Pfarrers. Mr. Sinclair! Ergreift sie! Hier, ihr Kreuz! Werfen Sie es rüber! Ich schnappte mein Kreuz auf, doch die Skelette wichen nicht zurück. Krogmann war zu weit entfernt und so stürzte ich mich kurzerhand dem Felsen entgegen. Ein gewaltiger Stoß erschütterte die Erde. Funken regneten aus dem Stein, den plötzlich zahlreiche Risse überzogen, aus denen gleißend rotes Licht strömte. Und dann, als hätte ihn eine Bombe von innen gesprengt, zerplatzte der Felsen in einem Regen aus glutrotem Feuer und gelbgrünem Nebel. Und mit ihm der unheimliche Hexenjäger. Hart wurde ich zurückgeschleudert, rollte mich ab und kam wieder auf die Beine. Ich sah, wie die Skelette in sich zusammenfielen, als hätte man ihnen plötzlich jede Kraft entzogen. Auch der Stein war ohne Rückstände verglüht. Der schwarze Rauch verzog sich und die Lichtung schälte sich leer und verlassen darunter hervor. Leer? Nein. Dort, wo der Felsen gestanden hatte, lag nun etwas. Ich blinzelte und schrie vor Freude auf. Will, Karin! Oh, verdammt, was... Dem Himmel sei Dank. Wo sind wir, Will? Keine Ahnung. John, Was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Kommt, der Horror ist vorbei. Vorbei? Aber was... Immer mit der Ruhe, Will. Glaubt mir, das Schlimmste habt ihr verschlafen. Keiner der Dorfbewohner hatte etwas von den dramatischen Ereignissen der letzten Stunden gemerkt. Mit dem Verschwinden des Felsens wurden sie alle wieder wach, wunderten sich über die vergangene Zeit. Ein paar Journalisten witterten eine Sensation, faselten etwas von UFOs und Außerirdischen, doch für eine überzeugende Reportage fehlten ihnen die nötigen Fakten. Am nächsten Tag zog die Presse schließlich wieder ab. In den kommenden Wochen wurde der Friedhof von Waldeck auf Anraten des Pfarrers hin vergrößert. Die sterblichen Überreste der Toten würden ab jetzt unberührt in der Erde bleiben. Das Beinhaus wurde geschlossen. Ironischerweise behielt ausgerechnet Waldeck, die Gemeinde, von der ich mit ziemlicher Sicherheit wusste, dass dort nichts Unheimliches mehr geschehen würde, den Beinamen das Geisterdorf. Aber ich wusste, dass das Böse nur darauf wartete, an einem anderen Ort wieder loszuschlagen.